Das Ticken des Vaters. Hörspiel von Katja Huber. So leicht ist es eben nicht. Nicht alle Leute, die plötzlich Heil Hitler schreien, sind Idioten und Versager. Einige können singen, sie können Handstand machen, ihre Wurzeln verleugnen, Vater oder Mutter werden. Sie können wirklich alles, außer ihre Ticks kontrollieren. Man nennt es das Tourette'sche Syndrom. Du bist in der Kirche, nimmst gerade das Abendmahl entgegen, bist beseelt, glücklich, fast schon erleuchtet. Auf einmal, rums, springst du auf. Rums, reißt dem Pfarrer die Hostie aus der Hand und schreist rums, Schweinepriester! Alle starren dich an. Du schlägst dir mit der Hand an die Stirn, jauchzt und wünschst dir, niemals in die Kirche gegangen zu sein. Also verschwindest du so schnell wie möglich. Draußen scheint die Sonne. Du versuchst zu lachen. Es ist Sommer. Überall spielen Kinder, die Frauen haben kurze Kleider an und die Stille summt. Dann eben jetzt den Frieden finden, denkst du dir, vergisst Jesus und Hostie und rums. Fasst du dir in den Schritt, fängst rums zu schreien an und bist rums schon wieder am Ende. Oder Anfang. Du weißt nicht, wann es kommt. Aber du weißt sicher, dass es genau dann kommt, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Ja? Ruttel, du lachst dich schief. Gestern habe ich mal wieder was über die Sonnenfinsternis gelesen. Und auf einmal kam mir der Gedanke, was, wenn sie doch untergeht? Vater, sie geht nicht unter. Sie wird vom Mond bedeckt, das ist es auch schon. Ich meine die Welt, nicht die Sonne. Wenn die untergeht, dann hast du es gut. Ein Buch hast du geschrieben, Kinder gezeugt. Ratel, du lachst dich bestimmt schief. Aber ich habe mir gedacht, es wäre nett, vor dem Weltuntergang noch mal meine Tochter zu sehen. Was soll die ganze Sonnenfinsternis-Scheiße? Sag endlich mal, was du meinst. Sag einfach, wann schaust du mal wieder vorbei? Wieso Scheiße? Vatersyndrom. Ratzel, du bist überempfindlich. Ich habe mir schon lange abgewöhnt, die Vaterrolle zu spielen. Psst. Hörst du es? Was soll ich hören? Wie es tickt. Ich höre nichts. Wie soll es denn ticken? Irgendwie nicht ganz richtig. Bei mir tickt nichts. Es muss an deinem Apparat liegen. Wahrscheinlich. Ich muss jetzt aufhören. Auf Wiedersehen, Vater. Oder an deiner Attitude, Ritzel. Du solltest deine Einstellung mir gegenüber überprüfen. Du solltest deine Attitude überprüfen. Aber erstmal auf Wiedersehen, Ripple. Die Attitude. Natürlich hatte er schon immer eine besonders gute. Rottel, ich mag die Menschen und ich bin nun mal tolerant. Sagt er. Wenn ich ihm vorwerfe, dass er sich mit allen gut versteht. Wenn ich ihm vorwerfe, dass er weiß, wie er mit den Menschen umgehen muss. Konflikte darf man gar nicht erst entstehen lassen. Ihm vorwerfe, dass er meint, dass man Konflikte umgehen muss. Sich umgehend auf die Menschen einstellen muss. Die Attitude eben. Die ewige Attitude. Heute wie vor 20 Jahren. Zum Beispiel am Küchentisch. Familie ist nichts zum Essen, Familie ist was zum Kotzen. Wie oft soll ich mir den Satz eigentlich noch anhören? Und diese typischen Elternfragen, sie bringen nichts außer Verdauungsstörungen. Können wir jetzt endlich essen? Schon wieder Hühnersuppe. Dann isst ihr eben nichts. Guten Appetit. Hätte ich auch gern. Guten Appetit. Nur nicht vatermäßig kommen. Nur nicht einlassen auf die typischen Elternspielchen. Dann schon lieber raushalten. Eva, was brabbelst du da? Zum Beispiel, wenn die Mutter die Tabufrage stellt. Und, wie war's in der Schule? Oh, wie soll es schon gewesen sein? Wie immer halt. Andi, du nimmst jetzt sofort den Kopf aus der Suppe. Du findest das noch lustig. Reg dich doch nicht so auf. Wir sind eben alle müde. Eva, nimm den Hähnchenschenkel von Andis Kopf. Jeder hat seine ganz spezielle Art, Dinge zu verarbeiten. Ihr könnt mich mal. Verarbeitet euren Scheiß doch selbst. Ein Loch in der Fensterscheibe. Wahnsinn. Dabei hätte ich den Hähnchenschenkel schon noch gegessen. Ihr seid doch alle bescheuert. Dienstag. Kinder, heute gibt's Ravioli. Wo ist Mutter? Ich glaube, spazieren. Aus der Dose. Lecker. Darf ich Ketchup? Natürlich. Mittwoch. Kinder, heute gibt's Coq au Vin. Wo ist eigentlich Mutter? Weiß ich nicht. Hühnchen. Lecker. Darf ich Mayonnaise? Natürlich. Donnerstag. Kinder, heute gibt's Hamburger. Hat irgendjemand die Mutter gesehen? Die ist bei Oma. Lecker! Mit Ketchup, Mayonnaise und Senf. Darf ich? Wie war's in der School? Willst du uns verarschen? Wieso? Ich wollte ja nur mal, man kann doch... Wo ist eigentlich Anna, Mutter? Ach, die kommt schon wieder. Und Mutter kam wieder. Aber irgendwas ging trotzdem schief mit der Einstellung, mit der Attitude. Nur wenige Tage nach Ravioli, Coq au Vin und Hamburger. Also, Ratzel, hör mal gut zu. Ich werde jetzt mal für 3 Wochen, höchstens 3 Monate, Pause machen. Wegfahren. Endlich meinen Roman schreiben. Dazu brauche ich Ruhe. Nach 3 Wochen, 3 Monaten, 3 Jahren hatten wir endlich kapiert, dass es Gründe gibt, in die School zu gehen. Zum Beispiel? 1, 2, 3. Zum Beispiel, um richtig... 4, 5, 6. Zum Beispiel, um richtig zählen zu lernen. Die Tage zählen zu lernen. 1476. 1477. 1478. Gottes sei, er kommt nicht mehr. Weil er ein guter Vater war, versorgte er uns weiterhin. Mit sehr viel Liebe. Und noch mehr Ticks. Via Telefon. Gurtl, wie geht's? Euch und Mutter. Mit Briefen. An Töchter, Söhne und mitnichten an Nichten. Freuet euch, ihr Lieben. Alles wird sich lichten, wenn sich die Gedanken endlich richtig schichten und wir unsere Liebe hemmungslos verdichten. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber schön ist es. Hallo? Hallo, Rettel. Was hältst du eigentlich von Wundern? Wunder? Manchmal geschehen sie, meistens aber nicht. Und du? Ich komme wieder zurück. Was ist los? Ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Nach 1, 2, 3? Das Haus ist zu groß für eine Person. 4, 5, 6? Wir werden eine Mauer einziehen. 7, 8, 9? Und meine Freundin kommt auch mit. 10, 11, 12 Jahren? Dass deine Kinder nicht mehr zu Hause wohnen, ist dir klar? Ach ja. Klar ist mir das klar. Zurück ins Haus, das seine Kinder längst verlassen hatten. Jetzt war er es, der zu zählen anfing. Ja, was ist los? Raspel, ich bin dein Vater und kein Kater. Das kannst du doch sicher auch auf Englisch sagen. A your father is no casa. Italienisch? Miau, miau, miau. Non fare, compadre, ciao. Hast du eigentlich schon unseren Apfelbaum blühen sehen? Schon 1000 Mal. Aber dieses Jahr blüht er anders. Vollkommen anders. Du willst also, dass ich dich besuche? Sag bitte nur einmal etwas genau so, wie du es meinst. Ruddel, ich freue mich, wenn du zufällig vorbeikommst. Dann schaue ich eben wieder mal zufällig vorbei. Ab und zu schaue ich ja wirklich gerne vorbei. Aber nur kurz. Im Kinderzimmer schlafen. Die Kinderbücher besuchen. Die Freundin, die nebenan wohnt. Alles dunkel, sie schlafen. Hallo, Raunzel. Was machst du denn hier? Du stehst im Dunkeln hinterm Fenster. Ich dachte, ihr schlaft längst, sage ich und sehe einen leeren Tarantelbau. Halt, er ist nicht leer. In der dunkelsten Ecke, gleich neben dem Eingang, sitzt die alte Tarantel und wartet, geduldig. Wartet Stunde für Stunde auf ihr Opfer. Irgendwann wird es schon des Wegs kommen. Und dann rums, schießt sie heraus, packt es und aus. Ausgerechnet jetzt, da ich den Apfelbaum riechen will, kommst du daher. So ein Zufall. Und ausgerechnet jetzt, nachdem du ihn gerochen hast, gehe ich auch schon wieder zu den Nachbarn. Gute Nacht. Zwei Stunden später stolpert seine Tochter nacht- und weintrunken zur Haustür. Sucht ihren Schlüssel. Etwa vergessen? Guten Abend, Rettel. Was machst du jetzt? Schlafen gehen. Wollte ich auch gerade. Im Garten. Die Sterne und den Apfelbaum wollte ich mir noch mal ansehen. Jetzt hast du sie gesehen. Gute Nacht, Vater. Good night, Riddle. Das war Englisch, denke ich. Liege auch schon im Kinderzimmer. Und denke an das nächste Rums. An das letzte, das vorletzte und das vorletzte Jahr, als sie bei mir war. Meine Freundin Varva aus Russland. Vater, mir langt's. Bleib du in deinem Tarantelbau und lass mich in Ruhe. Tarantelbau? Verstehst du sowieso nicht. Du? Ich verstehe nicht. Ratzel, du reagierst wieder mal vollkommen überempfindlich. Sei einfach still. Du? Ich verstehe nicht. Okay, wir hauen ab. Er versteht uns nicht. Du? Ich verstehe nicht. Endlich Ruhe. Sie leben wie im Märchen. Wer? Lebt wie ein Märchen? Alles voller Lieb, voll Apfelbäume und Zaubergarten und Zauberhaus. Und wenn man Glück hat, öffnet sich Fenster und Gnomchik schaut heraus. Gnomchik? Willst du mich verarschen? Friedlicher, schlauer Gnomchik, der nur Gutes tut. Gib mir Ärmel. Ich muss Rotz abwischen. Dann hatten wir uns nichts mehr zu sagen. Die nächsten 3 Stunden nicht. Als wir meine Wohnung betraten, leuchtete der Anrufbeantworter 2-mal auf. Otnoko, Porslot, Tarantella, Rottel. Du? Ich verstehe nicht. Vermutlich Russisch. Und sicher mein Vater. Hallo, Rotzel. Schöne Grüße an Varva. Ihre Sprache ist ziemlich unverständlich, aber ihre Attitude stimmt. Du? Ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Ist ja auch egal. Und eines Tages vor 3 Wochen, 3 Monaten oder waren es 3 Jahre, wollte ich mal wieder meinen Vater besuchen. Nicht zufällig, vorsätzlich. Familienvorsätzlich. Ich bin zwar gerade hier, doch stehe ich neben mir. Mich kann ich zwar erheben, den Hörer aber eben nicht. Drum Lob sei dem, der spricht. Hallo Vater, ich komme dich besuchen mit dem 9-Uhr-Zug. Bin also etwa um 12 da. Bis gleich. Ja? Lady Eve Rattle. Sir Simon Rattle ist Chef der Berliner Philharmoniker geworden. Es gibt übrigens keinen 9-Uhr-Zug. Es gibt einen um 8.52 Uhr und einen nächsten um 9.52 Uhr. Ich weiß, Vater. Ich nehme den um 8.52 Uhr. Bis gleich. Ja? Reitl, die Strecke über Jenningen ist wegen Hochwasser gesperrt. Ich weiß, Vater. Auf Wiedersehen. Ja. Riebel, ich kann dich nicht vom Bahnhof abholen. Unser Auto ist in der Werkstatt. Die Sonne scheint. Ich gehe zu Fuß. Auf Wiedersehen, Vater. Ja. Rubel, falls du hungrig bist, ich koche gerne, aber wir haben nur Spaghetti im Haus. Scheißegal. Wenn ich jetzt nicht losgehe, verpasse ich den Zug. Auf Wiedersehen, Vater. Was soll das? Fragte ich mich, obwohl ich die Antwort schon wusste. Als der Zug einfuhr, sah ich sie auch schon am Bahnsteig stehen. Aber konnte das wirklich? Meine Tante. Grüß dich, bitte. Unsere Nachbarin. Hallo, Eva. Meine Grundschullehrerin. Mein Gott, wie groß sie geworden. Meine beste Freundin. Eva. Hatte der Vater tatsächlich. Jetzt kam auch noch meine Hebamme. Dann plötzlich. Hört ihr es nicht? Was sollen wir hören? Das Ticken. Es gibt doch keine Spaghetti-Ratzel. Ich habe was gezaubert. Der Zauberer, der Gnomschick. Was ist los? Ach, nichts. Ich dachte mir, du isst gern Risotto. Ess ich auch. Und Gemüsesuppe? Ess ich auch. Dann erzähl doch mal. Ess ich auch. Eva. Ich habe keinen Hunger mehr. Ich glaube, ich muss mal. Rottle? Was ist denn? Brauchst du noch lange? Vater, ich kacke. Ich wollte dir eine Geschichte vorlesen. Aber lass dich nicht hetzen. Mein Gott, was ist denn? Alles okay? Alles okay. Ich brauche nur meine Ruhe. Vater, ich muss wirklich, aber es geht nicht. Reibel, hast du keine Technik? Wie alt bist du eigentlich? Rabel, ich werf dir jetzt was durch den Belüftungsschacht. Was soll ich mit einer Spritze? Olivenöl und alles flutscht. Du spinnst total. Ich gehe. Und die Geschichte, Ratte? Auf dem Weg zum Bahnhof kam mir eine Frau entgegen, ungefähr in meinem Alter. Kurz vor mir blieb sie stehen und fing an, Blumen am Straßenrand zu pflücken. Sie lächelte mich an, ich lächelte zurück, dann riss sie plötzlich beide Arme in die Höhe, ließ sich auf den Boden fallen und verzerrte ihr Gesicht, Tourette's Syndrom, natürlich, verzerrte ihr Gesicht und fing zu schreien an, schrie voller Angst, Vater, warum hast du mich verlassen? Und da, als ich ihr verzerrtes Gesicht sah, löste sich etwas. Endlich, dachte ich. Endlich, schrie ich, riss mir rums die Hose runter und warf mich neben sie auf den Boden. Und es ging zwischen Blumen, neben ihr und ohne Olivenöl, selbstständig und ohne väterliche Hilfe. Ich war erleichtert. Das Ticken des Vaters. Hörspiel von Katja Huber. Eva, Susanne Schrader. Vater, Dietrich Mattausch. Und Gabriele Möller-Lukas, Vivien Clausen, Jan Herrmann, Marina Schmidt, Hella Reiners, Gabriele Schmidt, Erika Bartels und Elke Weber. Ton und Technik, Peter Nielsen und Christine Rockstroh. Assistenz, Daniela Kletzke. Regie, Christiane Ohaus. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Südwestrundfunk aus dem Jahr 2000.